sage Ihnen was, Mrs. Dutch. Sie müssen sich jetzt entscheiden. Entweder sind Sie eine Frau, die wirklich weiß, was Liebe heißt, oder Sie sind eine kaltblütige Bestie und wollen hier die Bude in die Luft springen. Entweder das eine oder das andere. Beides zusammen geht nicht. Lass gut sein, Kleiner. Du kannst dir das sparen. Was? Die Masche mit den großen blauen Kinderaugen. Das zieht bei mir nicht. Aber ich... Jetzt halt endlich deine Klappe! Tut mir leid, Mrs. Dutch, mein Fehler. Ich hätte wissen müssen, dass ein lebendiger Mensch nicht mit einer Toten reden kann. Hallo, Bert. Na, Petri, gefällt dir meine hübsche Gefangene? Sie hat gerade einen Kerl mit der Rasierklinge die Kehle durch... Was ist hier los? Und außerdem hat die Dame noch eine ziemlich große Flasche Nitroglycerin. Das glaube ich nicht. Jetzt halt endlich die Klappe. Wer glaubst du, wer du bist? Haben Sie wirklich eine Flasche Nitroglycerin in der Tasche? Allerdings. Ach du meine Güte. Darf ich vielleicht Hut und Mantel ablegen, Lady? Erst den Revolver hier auf den Schreibtisch. Ordnung muss sein. Jetzt mal im Ernst. Lady mit dem Revolver. Haben Sie wirklich eine Flasche Nitroglycerin bei sich? Ich stamme nämlich aus Missouri, da sind die Leute neugierig. Also das könnte auch ein halber Liter Leitungswasser sein. Wollen Sie es drauf ankommen lassen? Ich? Sehe ich etwa wie ein Held aus? Ein bisschen dramatisch das Ganze, was? Was soll ich mit meiner Gefangenen machen, Pete? Frag Virginia. Sie soll sich dorthin setzen. Du hast es gehört, Schätzchen. Komm, setz dich hier hin. Also, es haut einen glatt um. Sie hat einem Kerl den Hals von einem Ohr zum anderen aufgeschlitzt. Ein richtiger Engel. Setz dich, mein Engel. Und Vorsicht. In der Flasche dort auf dem Schreibtisch ist Nitroglycerin. Nitroglycerin? Bombe? Ay, Madre de los Santos. Tja. ¿Cuál es su nombre? Angélica Gómez. Sie spricht Englisch, Pete. Sie ist schon 3 Jahre in der Stadt. Die meiste Zeit geht sie auf den Strich. Nix Strich. Ich bin Näherin, nicht Nutte. Keine Nutte? Auch gut. Warum bist du dem Kerl in die Gurgel gegangen? Was für ein Kerl? Waren es denn mehrere? Ich habe niemanden die Kehle aufgeschlitzt. Wer denn sonst? Der Weihnachtsmann? Wo hast du das Rasiermesser gelassen? Ein Streifenbeamter ist gerade noch rechtzeitig dazwischen gegangen. Aber das Messer war weg. Hat's wahrscheinlich in Gully geworfen. Stimmt's? Ich habe kein Messer und ich habe den Kerl nicht aufgeschlitzt. Du hast ja jetzt noch Blut an den Händen. Von den Handschellen, du brutales Arschloch. Willst du uns hier für dumm verkaufen? Weißt du eigentlich, wem du da die Kehle aufgeschlitzt hast? Niemand! Du kennst doch die arabischen Ritter. Nie gehört. Dann bist du hier in der Gegend die Einzige. Jeder hier im Bezirk kennt die arabischen Ritter. Die größte Straßenbande hier in der Gegend. Hauptsächlich Teenager. Nur der Anführer ist 25. Verheiratet. Kasim. Hast du schon mal was von Kasim gehört? Nein. Doch, du hast ihm nämlich die Kehle aufgeschlitzt. Ist das wahr? Oh, Scheiße. Verdammte Scheiße. Verstehst du, Angelika? Bei den arabischen Rittern bist du jetzt unten durch. Du stehst auf der Abschussliste. Jetzt wird's draußen richtig gefährlich für dich. Aber ich habe den Mann doch gar nicht gekannt. Dann hast du es also doch getan. Aber ich habe doch nicht gewusst, dass es Kasim ist. Und warum? Er hat mich belästigt. Jetzt mach mal halblang, Herzchen. Doch, er hat mir an die Titte gefasst. An die rechte oder an die linke? Das ist gar nicht komisch. Und deswegen hast du ihm die Kehle aufgeschlitzt? Ja. Als was soll ich den Fall jetzt aufnehmen? Vorsätzliche Körperverletzung? Wie geht's Kasim denn? Zuerst hat er das ganze Trottoir voll geblutet. Haufen Halbstarker hat drumherum gestanden und sich das Ganze fasziniert angeschaut. Dann haben sie ihn ins Krankenhaus verfrachtet. Stopp, Glatzkopf! Bring's sofort her. Was hast du da gerade aus dem Fenster geworfen? Bring her, was du da in der Hand hast, aber ganz vorsichtig. Zeig her den Zettel. Vorsichtig. Vorsichtig. Das Kriminaldezernat des 87. Reviers wird von einer Irre mit einem Revolver und einer Flasche Nitro in Schach gehalten. Rufen Sie sofort das Polizeipräsidium unter 236 0800 an. Es eilt. Da hast du dir aber was ganz Dummes ausgedacht, du hinterhältiger Glatzkopf. Irre. Du hältst mich für irre. Pass mal auf, wie vernünftig ich bin. Oh mein Gott! Verdammte Scheiße! Dieses verdammte Miststück hat auf Hernandez geschossen. Hinsetzen. Setzt euch alle sofort wieder hin. Jetzt wieder zu dir, Glatzkopf. Wie viel von den Zetteln hast du schon rausgeworfen? Wird's bald. Zwei. Das hier ist der dritte. Und du meinst, so dreckig wie es unten auf der Straße ist, hebt jemand ein Stück zusammengeknülltes Papier auf? Kann sein. Ich hoffe. Wenn du Hoffnung haben willst, dir lebend rauszukommen, dann solltest du gerade das nicht hoffen. Zurück, hab ich gesagt. Draußen liegt ein Verwundeter. Zurück, sonst bist du der Nächste. Der Teufel soll sie holen. Schaff ihn rein. Er darf nicht bewegt werden, um Gottes Willen. Dann geht eben das Nitroglycerin hoch. Bring ihn rein, Gott. Das ist zu riskant, Pete. Das ist sein Befehl. Verdammt nochmal. Tu, was ich dir sage. Sehr wohl, Sir. Außer Sicht, wohin von draußen niemand sehen kann. Wenn jemand kommt, war es ein Zufall, verstanden? Ein Revolver ist versehentlich losgegangen. Niemand wurde verletzt. Ist das klar? Wir müssen einen Arzt holen. Niemand wird geholt. Aber der Mann... Was war das eben, Lieutenant? Klang wie ein Schuss? Das war's auch. Ein Schuss. Was war los? Nichts passiert. Kein Grund zur Aufregung. Ein Revolver ist versehentlich losgegangen. Alles in Ordnung. Niemand ist verletzt. Ist bestimmt alles in Ordnung? Nein, ja. Alles in Ordnung. Ganz schön voll bei euch heute. Stimmt. Na, Hauptsache, es ist alles in Ordnung. Ich komme dann später nochmal vorbei, Pete. Dringend. Hm? Also dann, bis später. Ich schau wieder rein. Haben wir einen Sulfoner Mitverband hier? Da in der Schublade, da müsste einer drin sein. Ich sehe mal nach. Schwein. Dieses Miststück. Wie sieht's aus? Schlecht, er braucht dringend einen Arzt. Kommt nicht in Frage. Rüber auf die andere Seite, Lieutenant. Und du, Kleiner, hierher mit dir. Und du gehst in die Ecke dort, Rotfuchs. Ist das wirklich Nitroglycerin? Setz dich wieder hin und lass mich in Ruhe. Halt. Ich hebe zuerst ab. So, jetzt. 87. Revier, Kling. Nicht im Haus. Kann ich ihm was ausrichten? Carella hat mit mir drüber gesprochen. Sagen Sie mir, worum es sich handelt. Ich sag's ihm dann weiter. Was fummeln Sie denn an der Heizung rum? Weiter? Ist Ihnen noch nicht warm genug hier? Was sagen Sie da? Psst, halten Sie den Mund. Nicht. Sondern. Gut.